Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer. Kein Mucks. Nein. Ruhe, das ist doch nicht möglich. Nur das gibt's doch nicht. Der Krimi-Podcast. Oh doch, das gibt es. Herzlich willkommen. Sie hören Kein Mucks, das Christmas-Special mit einem spannenden Weihnachtskrimi-Hörspiel. Eine brandneue Festtagsfolge. Unterm Mistelzweig begrüßt Sie Bastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Kein Mucks, wir sind zurück. Überraschung geglückt? Das haben Sie nicht kommen sehen, hm? Bevor wir am 8. Januar offiziell die 7. Staffel dieses Krimi-Podcasts einläuten und dann wie üblich jeden Donnerstag zur Stelle sind, gibt es jetzt schon einen vollständigen Radioarchiv-Klassiker-Krimi in bester Tradition. Und der spielt zu Weihnachten, deshalb passt er ja so schön. Und so habe ich mir für den heutigen Abend ein besonderes Spiel ausgedacht. Das hier ist der Oberst A.D. Victor Grace, der Verwandte und Bekannte in sein englisches Anwesen bestellt hat. Jeder im Haus ist eingeladen. Ein Spiel mit Tricks und doppelten Böden beginnt in diesem eingeschneiten Landsitz voller Kriminalromane. Unser Hörspiel heißt Unterm Mistelzweig und es ist so herrlich klassisch britisch-mysteriös, dass es eine ganze Kriminalbuchhandlung ersetzt. Filmreihen wie Knives Out mit Daniel Craig etwa sind Nachfahren von Geschichten dieser Art. Das werden Sie erkennen. Ich möchte etwas sagen, was euch alle betrifft. Die muntere Gesellschaft besteht aus Oberst Grace und seiner Schwester, der Gerichtsmedizinerin Vanessa Grace, sowie seiner Schwiegertochter Marina, dem Zauberkünstler Fred Gingrich und dem Polizeichef Lionel Monroe. Dazu kommen der Butler Albert, das Dienstmädchen Ella und Dr. Watson, der aber kein Arzt ist, sondern ein Hund. Es wird ein mörderischer Abend. Nein! Doch, leider. Doch was ist wirklich geschehen? Hören Sie nun Unterm Mistelzweig, einen wundervollen einstündigen Radiokrimi des Süddeutschen Rundfunks von 1982. Alles zum Hörspiel erzähle ich Ihnen hinterher und eine Vorschau auf Kein Mucks 2026 gibt es auch noch. Aber eins ist klar, natürlich stammen wundervolle einstündige Radiokrimis des Süddeutschen Rundfunks von 1982 aus dem Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, einer ewigen Sendereihe mit ganz besonders ausgebufften Geschichten. Und dem markanten, pulsierenden Vorspann. Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, bringen wir nun mit Marianne Wischmann, Hans-Helmut Dieko, Klaus Miedl und Gerd Tellkampf in der Inszenierung von Dieter Eppler eine weihnachtliche Kriminalkomödie von Ken Whitmore, eine echte englische Dinnerparty. Wenn Sie mit von der Partie sein wollen und Sinn für schwarzen Humor haben, dann lassen Sie sich einladen zu einer schönen Bescherung, zu Mord unter Mistelzweig. Das ist vermutlich Ihr erstes Weihnachten in England, Mr. Gingrich. Ja, so ist es. Gestatten Sie? Ja, danke. Und wer hätte gedacht, dass uns ein Wetter wie aus dem Bilderbuch beschert wird? Ja, der Schnee kam ausnahmsweise rechtzeitig. Ja, und wir haben rechtzeitig dieses gastliche Haus erreicht. Petrus sah Sie kommen und nicht schneien. Ja, wir sollten nicht vergessen, Victor, dass Mr. Gingrich Amerikas berühmtester Magier ist. Ja, ja, ja. Vielleicht hat er alles herbeigezaubert. Sie überschätzen mich. Dankeschön, ja. Wir waren unsere vier, die mein Bruder Victor Grace, Oberst außer Dienst, über die Feiertage in sein altes, einsam gelegenes Haus im nordenglischen Bergland eingeladen hatte. Seine Schwiegertochter Marina Grace, deren Mann Valentine vor 2 Jahren unter merkwürdigen Umständen in den Vereinigten Staaten ums Leben gekommen war, Marinas Freund und Partner Fred Gingrich, einen berühmten und vielseitigen amerikanischen Artisten, ferner Lionel Monroe, den Polizeigewaltigen des Bezirks und alten Freund des Hauses. Und schließlich meine Wenigkeit, seine Schwester. Ich bin von Beruf amtlich bestallte Gerichtsmedizinerin, habe nicht geheiratet und lebe allein. Sich wieder einmal verwöhnen lassen tat gut. Victor führte ein großzügiges Haus mit 2 dienstbaren Geistern. Vor allem sein Koch, Butler und früherer Bursche, Albert, trug zur Annehmlichkeit des Aufenthalts wesentlich bei. Nachdem das Mädchen Ella mit Schürze und Häubchen wie in alten Tagen den Nachtisch serviert hatte, verließ sie das Esszimmer. Dann ist sie mit dem Mokka-Geschirr in die Bibliothek gegangen, hat das Tablett auf dem Kamintisch abgestellt und begonnen, den Schreibtisch meines Bruders zu durchwühlen. Ein günstiger Moment, wie sie glaubte. Oh Gott! Oi, oi, oi! Was soll denn das? Albert! Ist das der Dank dafür, dass er dich aus dem Knast geholt hat? Dass du ihn jetzt beklaust? Ich beklaue ihn doch nicht, du grüne Neune. Was fällt denn dir ein? Was hast du denn in die Zeit noch draußen im Garten zu schaffen? Ich habe mich nur nach Dr. Watson umgesehen. Ist er denn immer noch nicht zurück? Nein, er ist spurlos verschwunden, dieses Mistvieh. Und der gnädige Herr ist ganz verzweifelt. Aber plötzlich habe ich hier Licht gesehen. Ich habe nur das Mokka-Geschirr reingebracht. Nun habe ich gedacht, weil die alle noch beim Essen sind, ich sehe mal an, was der so schreibt über mich. Aha. Den Bericht, den er jeden Monat machen muss. Ich habe mir auch den Hals immer brav gewaschen und keinem auf den Dates gehauen habe. Hast du gewaschen? Quatsch. Aber wenn ich deine Rübe so vor mir sehe, dann bin ich so richtig... Ja, was soll er denn noch groß schreiben, solange du dich anständig aufführst? Ja, weil er mich doch heute Nachmittag zu sich gerufen hat. Wegen der 5 Pfund, die verschwunden sind. Ach Gott, das Weihnachtsgeld für den Milchmann. Aber wer macht denn auch sowas? Ein 5-Pfund-Schein oder die Milchkanne vor der Haustür stecken? Den lässt sich doch kein Gammler entgehen. Dann sag ich ihm eben, ich hätte ihn eingesteckt, ja. Damit der Wind ihn nicht fortweht. Ach, Albert, wirklich? Ja. Was würdest du tun? Natürlich. Oder wäre ich aus dem Schneider, Mann? Mir glaubt ihr doch nicht. Ich lass dich doch nicht sitzen, aber jetzt räum mal lieber den Schreibtisch wieder auf und schau doch nicht so traurig aus der Wäsche. Morgen ist Weihnachten. Gott, gib mir einen Kuss und der Mistelzweig, wie sie es gehört, ja? Psst, du. Albert, das Dinner, das Sie uns gekocht haben, war wirklich vorzüglich. Besten Dank, Miss Vanessa. Ja, einfach köstlich. Freut mich, Mr. Monroe. Kommt, meine Lieben, kommt herein mit euch. Ja. Und ein richtiges Kaminfeuer. Naja, sowas habt ihr doch in Amerika auch. Albert. Gehen Sie noch aus? Ja, ich wollte mich nur nochmals nach Dr. Watson umsehen, Sir. Ist er immer noch nicht aufgetaucht? Mitnichten. Na schön. Dann sehen Sie zu, dass Sie ihn finden. Sehr wohl, Sir. Darf ich gleich hier raus? Ja, natürlich. Danke. Entschuldigung, Sir. Soll ich die Mokka servieren? Ja, bitte, Ella. Oh, Moment mal. Sir? Auf meinem Schreibtisch. Ja, Sir? Meine Schreibtischunterlage besteht nur noch aus Tintenflecken. Bringen Sie mir noch eine neue, ja? Ja, Sir, selbstverständlich. Das doch ist ein berühmter Schreibtisch, Mr. Gingrich. An ihm sind alle militärwissenschaftlichen Bücher meines Bruders entstanden. Ich bin von der ganzen Bibliothek höchst beeindruckt. Außer einigen Fachbüchern ausschließlich Kriminalliteratur. Mein Bruder ist ziemlich stolz darauf, dass er die größte Privatsammlung in ganz England besitzt. Jedenfalls werde ich für Sie mühelos eine geeignete Bettlektüre finden. Danke, aber ehrlich gesagt, ich mache mir nicht viel aus diesen Schmökern. Oh... Wieso das? Alles Humbug, meiner bescheidenen Meinung nach. Zeug, dass sich spleenige alte Damen aus ihren knöchrigen Fingern saugen. Dann kennen Sie wohl kaum die Bücher von Mike Battle. Victor, bringen wir doch von was anderem. Moment, meine Liebe, Moment. Ich möchte doch nur von Mr. Gingrich hören, ob er je etwas von Mike Battle gelesen hat. Sie werden lachen, ja. Vor längerer Zeit einmal im Krankenhaus. Ah, und jetzt habe ich die Ehre und das Vergnügen, Ihnen hier den Autor vorstellen zu dürfen. Wie bitte? Was? Ja, Mike Battle ist das Pseudonym meiner Schwester Vanessa, die unter diesem Namen bisher 36 Kriminalromane veröffentlicht hat. Das ist doch nicht wahr. Das ist nicht zu fassen. Doch. Danke, schenken Sie ein. Ja, sag mal, das ist ja fantastisch, Vanessa. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber komm, bitte setzt euch doch, ja? Danke. Woher nimmst du das alles? Auch ein Psychologe würde sicher sagen, aus meinem zur Gewalttätigkeit neigenden zweiten Ich. Nein, ich meine all deine Charaktere, die Bösewichte und die Mörder. Aber ich bitte dich, die sind doch unter uns. Oder besser gesagt, die sind wir selbst. Wir alle könnten in einem Reißer auftreten. Mein Bruder, der hitzköpfige Oberst AD. No. Ich selbst, die sauertöpfige alte Jungfrau mit dem Doppelleben. Und ich, der Polizist, der mit allen Wassern gewaschen ist. So ist es. Wir sitzen alle nun auf Gedeih und Verderb zusammen. Weihnachtlich eingeschneit. Und da ist noch die schöne geheimnisumwitterte Assistentin eines Allround-Artisten. Ich? Geheimnisumwittert? So wie nicht zuletzt der undurchsichtige amerikanische Magier, Entfesselungskünstler und Messerwerfer selbst. Ich und undurchsichtig. Oh ja, und nicht genug damit. Zum Haus gehört auch noch ein Butler, der früher Offiziersbursche war. Und Einbrecher. Was? Einbrecher? Ja, danke. Ach, ich habe gedacht, Sie hätten die Tasse schon in der Hand. Entschuldigung. Es ist nichts passiert, Ella. Es ist nur ein bisschen übergeschwappt. Sie kriegen eine neue. Ja, und dann haben wir noch etwas. Die jugendliche Komikerin in der Rolle eines Dienstmädchens. Ist das alles? Ja, Sie können gehen, Ella. Gute Nacht, die Herrschaften. Hat jemand was dagegen, wenn ich mir eine Prise Schnupftabak genehmige? Die habe ich mir angewöhnt, um mir das Rauchen abzugewöhnen. Habe ich in meine Tasche. Oh, da werden wir alle mit größtem Interesse zusehen. Oh, bringen Sie mich nicht zum Lachen, verehrter Herr Polizeidirektor, sonst geht's schief. Was für eine wunderschöne Dose Sie da haben, Marina. Ja, aus Gold. Oh je. Jetzt ist mir das Ding aus der Hand gerutscht, verzeih, Viktor. Jetzt hat der schöne Teppich was abbekommen. Mach doch nichts, Kind, wenn nur noch genügend in der Dose geblieben ist. Oh ja. Also dann, so, so, sonst noch jemand bitte? Ja, danke. Später, vielleicht schnarche ich dann weniger heute Nacht. Ja, vielleicht. Im Zusammenhang mit Schnupftabak muss ich immer an einen Mann denken, dem ich mal in Tibet begegnet bin. Er hat nichts zu sich genommen, keine Nahrung. Nur von Schnupftabak gelebt. Ein Heiliger. Sie waren tatsächlich in Tibet, Herr Oberst. Zweimal sogar. Was hat Sie dort so fasziniert? Ja, ich war von jeher stark an Magie interessiert. In all ihren Erscheinungsformen. Meine interessanteste Erfahrung machte ich in Jutabad in Nepal. Angehörige eines dortigen Stammes waren imstande, ihren Körper mit rotglühenden Metallstiften zu durchbohren. Aber die Plage, bis ich das Albert beigebracht hatte. Albert? Nein. Der Bursche war widerspenstig bis dorthin aus. Aber Albert, habe ich zu ihm gesagt, ich habe es doch auch geschafft. Wirklich? Selbstverständlich. Und du hast dich nicht verletzt? Dazu war ich ja drüben. Um die Voraussetzungen zu erlernen. Perfekte Selbstversenkung und Atemkontrolle. Wollen Sie sagen, dass Sie einen glühenden Stift in Ihren Körper gesteckt hatten? Mein lieber Fred, Sie müssten doch am besten wissen, dass mit Disziplin und Übung praktisch alles möglich ist. Selbst Albert hat es geschafft. Tatsächlich? Oh ja. Und war hochbefriedigt, nachdem er den entscheidenden Schritt getan hatte. Stolzierte herum wie ein lebendes Nadelkissen. Leicht angesenkt, natürlich. Aber das ist schon lange her. Darf ich jetzt fragen, wer vorhat, mit mir zur Mitternachtsmesse zu gehen? Oh, ja, hast du gesehen, in welchem Zustand die Straßen sind, Viktor? Ist doch alles zugeschneit. Ich bin fast im Schnee versunken, als ich vom Üben zurückgekommen bin. Na ja, dann werde ich so bleiben lassen. Sie haben gesagt, vom Üben? Ja. Jeden Tag eine Stunde Messer werfen für meine Sensationsnummer ist das Minimum. Albert hatte mich dazu in Ihre Scheune geschickt. In Ihren Gymnastikraum, wie er, glaube ich, sagte. Ein ehemaliger Pferdestall, ja, den ich umgebaut habe. Ich boxe dort meine Sparringsrunde mit Albert, wenn ich nicht durch einen Gichtanfall gehandicapt bin wie im Augenblick. Na, dann muss eben mit anderen Waffen gekämpft werden. Dem Köpfchen zum Beispiel. Und so habe ich mir für den heutigen Abend ein besonderes Spiel ausgedacht. Ach, könntest du mich bitte auslassen, Bruderherz? Ich hasse Spiele, wie du weißt. Ich würde noch einen Moment warten an deiner Stelle. Der Preis, den ich für den Gewinner aussetze, 1000 Pfund. Entschuldigung, die frische Löschunterlage, Sir. Ah ja, legen Sie die gleich auf den Schreibtisch, Ella. Und nun bleiben Sie und hören Sie zu. Ja, Sir. Denn Ella kann und soll auch mitspielen. Jeder im Haus ist eingeladen. Also, 1.000 Pfund erhält derjenige, dem es gelingt, unentdeckt in diese Bibliothek hier einzudringen. Oh, das war doch nicht so schwer. Um ein hübsches Gesellschaftsspiel in Gang zu bringen, sollte ein guter Gastgeber die Talente seiner Gäste berücksichtigen. Und ich bin sicher, dass sie alle in der Tat Erfahrung auf einem gemeinsamen Gebiet haben. Ach ja? Ja. In der Kunst des Einbrechens. Wie bitte? Oder auch des Ausbrechens, Kehrseite einer derselben Sache. Fried ist der Houdini unserer Tage. Du, Marina, verstehst es als eine Assistentin, ebenfalls nach Belieben zu verschwinden oder wieder aufzutauchen. Unsere Ella ist es schon mehrfach gelungen, aus dem Gefängnis zu entfliehen und ebenso Albert, als er für eine Jugendtorheit gebüßt hat. Und unser Freund Lionel Monroe hat als junger Mann im Krieg nicht nur die stacheldrahtbewehrten Mauern eines deutschen Kriegsgefangenenlagers hinter sich gelassen, sondern auch in umgekehrter Richtung überwunden, um eine ganze Reihe von Mitgefangenen herauszuholen. Aber wenn du 1.000 Pfund als Preis dafür aussetzt, dass man heimlich in dieses Zimmer reinkommt, dann muss die Sache doch einen versteckten Haken haben. Keinen versteckten, mein Lieber. Denn ich werde ihn euch nicht verschweigen. Ihr seht hier dieses Glaskästchen an der Wand. Mit dem Knopf in der Mitte. Ich habe das für eine Art Feuermelder gehalten. Wenn ich das kleine Glasfenster öffne und dann auf den Knopf drücke, ertönt Musik. Und der Knopf beginnt rot zu leuchten. Zur Warnung. Wovor? Vor der Guillotine. Vor der Guillotine? So, Guillotine? Die würdet ihr wohl alle gern sehen, wie? Mano, würdest du bitte wieder auf den Knopf drücken und damit die Anlage ausschalten? Dann können wir unbesorgt die Zimmertür öffnen. Schon geschehen. So, keine Gefahr mehr jetzt. Fred, würden Sie nun die Tür öffnen? Das kann ich schon verlieren. Meinen Kopf höchstens. Okay. Ah, scheint noch festzusitzen, das Beilchen. Und wenn Sie jetzt mal zur Seite und nach oben sehen wollen, in den Türrahmen. Donnerwetter. Ja. In dieser Schiene, die in die Höhe führt, läuft das Fallbeil. Fühlen Sie mal oben mit den Fingern. Aber Vorsicht, es ist scharf wie ein Rasiermesser. Und das Ding saust nach unten, wenn... Ja, wie eine Guillotine. Und der Mechanismus wird durch diesen Knopf ein- und ausgeschaltet. Ganz recht. Sobald der Knopf gedrückt ist, wird an der Tür eine Art elektromagnetischer Vorhang geschaffen. Und wenn dieser Vorhang durchbrochen wird, durch jemand, der unerlaubt einzudringen oder sich davon zu machen versucht, wird der Stromkreis kurzgeschlossen und das hochgezogene Fallbeil ausgelöst. Ratsch! Sie blöffen. Möglich. Wer weiß. Aber niemand, der den ausgesetzten Preis gewinnen will, soll sagen, er sei nicht gewarnt worden. Also, ich denke, wir können die Tür wieder schließen. Und uns der Terrassentür und den Fenstern zuwenden. Bei der geringsten Berührung wird hier durch dasselbe Sicherheitssystem eine Alarmanlage ausgelöst. Das scheinen ja alle glatt geschluckt zu haben. Nur du nicht, Lionel, wie? Augenblick. Würden Sie so freundlich sein, Fred, noch einmal auf den Knopf zu drücken? Aber gern. Ich werde mir nun erlauben, die Zimmertür zu öffnen. Lionel, ich lege jetzt meine Hand auf den Türknopf und... Ausschalten, den Knopf drücken! Es war vermutlich Albert, der zur Terrassentür herein will und die Alarmglocke ausgelöst hat. Er hat dich in letzter Sekunde durch Zufall von dieser Dummheit abgehalten, Lionel. Du kannst dich bedanken bei ihm. Kommen Sie rein, Albert. Verzeihung, Sir. Ich habe leider eine schlechte Nachricht, Sir. Dr. Watson... Was ist mit ihm? Tot. Er ist tot, Sir. Erfroren? Nein, Sir. Er ist absichtlich getötet worden. Mit einem Messer. Der arme Kerl. Er war alles, was ich noch hatte auf dieser Welt. Aber Victor, stell dich nicht an. Er war schließlich nur ein Hund. Nur ein Hund, ja. Das habe ich schon bei Frühstück gehört. Als ich dir erzählte, dass ich in meinem Testament eigens ein paar tausend Pfund dafür ausgesetzt habe, dass es ihm nach meinem Tod an nichts fehlt. Lächerlich, hast du gesagt. Watson ist doch nur ein Hund. Albert, was heißt mit einem Messer? Sir, jemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Mit einem Skalpell. Vanessa, hast du dein Handwerkszeug dabei? Ein chirurgisches Besteck? Ja, natürlich, wie immer. Habe ich mir doch gedacht. Au! Was ist los, Albert? Etwas am Arm? Ja, ich habe mir vorhin das Handgelenk verstaucht. Wobei? Als ich über den toten Hund gestolpert bin. Lassen Sie mal sehen, Albert. Au! Wo hast du ihn denn gefunden? Bei den Sträuchern vorm Gymnastikraum. Wir werden das Handgelenk bandagieren müssen. Ich hole etwas. Das hat Zeit, Vanessa. Ich werfe euch sowieso gleich alle hier hinaus. Dann kannst du dich um diesen Simulanten bemühen, solange du willst. Verzeihung, ich möchte jetzt gute Nacht. Nein, bleib, Melina. Ich möchte etwas sagen, was euch alle betrifft. Treu und Anhänglichkeit. Das ist es, was der Mensch bei anderen Menschen sucht. Vergeblich, wie ich erfahren habe. Nur Tiere sind imstand, treu zu sein. Und warum? Weil sie etwas nicht kennen. Besitzgier. Hier, mein Testament. Morgen wird es geändert. Aber vorher sollt ihr noch hören, was einmal gegolten hat. Meinem alten Freund Lionel Monroe vermache ich hiermit meine Bücher, meine berühmte Sammlung von Kriminalliteratur. Meiner Schwester Vanessa das Haus und 8000 Pfund im Jahr. Mein Bursche und Koch Albert erhält 10.000 Pfund. Ja, mein Stubenmädchen 2.000 Pfund. Den Rest meines Vermögens, rund 300.000 Pfund, hinterlasse ich meiner Schwiegertochter Merina Grace. So. Das war einmal. Morgen lasse ich meinen Anwalt kommen. Mein gesamtes Vermögen werde ich einem Tierheim vermachen. Ja, aber Sir, was habe ich denn getan? Keiner von euch wird auch nur einen Penny bekommen. Und jetzt raus mit euch. Raus! Gehen wir. Er soll sich erst mal beruhigen. Gute Nacht, Victor. Darf ich noch eine Frage stellen? Der Preis, den Sie ausgesetzt haben, gilt der noch? Ihr sollt verschwinden. Raus! Endlich allein. Und ich will ganz sicher gehen, dass ich nicht mehr gestört werde. Am nächsten Morgen kam Ella mit der Nachricht zu mir, dass mein Bruder nicht in seinem Bett geschlafen hätte und die Tür zur Bibliothek verschlossen wäre. Gingrich und Albert mit seinem bandagierten Handgelenk standen ungeduldig davor, als ich herunterkam. Von drinnen war leise Musik zu hören. Die Alarmanlage war also eingeschaltet. Lionel Monroe war nach draußen gegangen, um durch die Terrassentür in die Bibliothek einzubrechen. Wir alle warteten darauf, dass er uns von innen öffnen würde. Wir hörten ihn drinnen rumoren. Monroe! So machen Sie doch auf! Lionel! Lionel! Was ist denn? Bitte gehen Sie alle in den Salon. Ich komme gleich nach. Nein. Ich will erst wissen, was passiert ist. Die anderen drängten sich nach mir in die Bibliothek. Mein Bruder saß zusammengesunken vor seinem Schreibtisch. In seinem Rücken steckte ein Messer mit einem hellen Horngriff. Im Kamin glimmte ein Holzscheit vor sich hin. Auf dem Scheit lag ein Blatt Papier, schon gänzlich verkohlt. Auf dem Teppich war ein rötlicher Fleck zu sehen. Der Rest des von Marina verschütteten Schnupftabaks. Um etwas gleich vorwegzunehmen. Ja? Das Messer in seinem Rücken gehört mir. Es ist eines von meinen Wurfmessern. Irgendjemand scheint mich in Schwierigkeiten bringen zu wollen. Wie lang ist er Ihrer Ansicht nach schon tot, Vanessa? Auf Anhieb ist das schwer zu sagen. So etwa seit 6 Stunden. Es ist jetzt 7:45. Demnach wäre er gegen 2 Uhr heute Nacht... So ungefähr. Etwas anderes kann ich jedoch mit Sicherheit sagen. Ja? Dass Victor von einem Linkshänder erstochen worden ist. Wieso? Weil das Messer von unten nach rechts oben in die linke Rückenseite gestoßen wurde. Ist der Tod auf der Stelle eingetreten? Wenn überhaupt, dürfte mein Bruder höchstens noch 1-2 Minuten bei Bewusstsein gewesen sein. Sie haben gesagt, es war ein Linkshänder. Warum nicht eine Linkshänderin? Das Messer wurde bis zum Heft in den Rücken gestoßen. Selbst ein Mann benötigt dazu sehr viel Kraft. Guten Morgen allerseits. Marina, Monroe, helfen Sie mir. Wir müssen Sie hinlegen. Der Schock. Wir hätten Sie vorbereiten sollen. Zumal sie schwanger ist. Sie hat es Ihnen erzählt? Das ist nicht nötig gewesen. Fred! Schon gut, Marina. Bleib ganz ruhig. Warum hast du das getan? Keine Angst, ich habe gar nichts Aber getan. Aber es ist doch dein Messer, Fred. Es ist dein Messer. Albert? Miss Vanessa. Mir scheint, wir brauchen jetzt alle erstmal zur Stärkung ein kräftiges Frühstück. Frühstück? Wenn Sie sich bitte darum kümmern würden. Helfen Sie ihm, Ella. Mit einem Arm kommt er nicht zurecht. Bitte, wie Sie meinen. Ella, komm. Aber Fred, wer hätte sich das Messer denn beschaffen können? Ja, wo haben Sie es aufbewahrt, Mr. Gingrich? Oben in meinem Zimmer, in einem Etui mit anderen Messern. Dann hätte es doch jemand dort herausnehmen können. Wollen Sie mal nachsehen? Das will ich. Allerdings. Ach, noch etwas, Mr. Gingrich? Ja? Sind Sie Rechts- oder Linkshänder? Natürlich brauchen Sie nicht zu antworten. Wieso? Es weder noch. Weder noch? Er ist mit beiden Händen gleich geschickt. Verstehe. Und Sie, Marina? Ich bin Rechtshänderin. Warum? Man geht davon aus, dass ein Linkshänder ihn umgebracht hat. Darum. Ach so. Ja. Ich werde es nicht leicht haben in der nächsten Zeit. Sie denken, Fred war es, nicht wahr? Das habe ich auch im ersten Moment gedacht, aber er kann es nicht gewesen sein. Mit Verlaub. Das Frühstück steht in 5 Minuten auf dem Tisch, Miss Vanessa. Danke, Albert. Bitte. Oh, Albert. Sir. Sie haben sich nicht ausgerechnet Ihren Gebrauchsarm verletzt? Verzeihung, Sir. Sind Sie Rechtshänder? Oh ja, Sir. Und Ella? Das weiß ich nicht. Sie soll doch mal herkommen. Sehr wohl, Sir. Ella. Um Ihnen die Peinlichkeit der Frage zu ersparen, Monroe. Ich bin ebenfalls Rechtshänderin. Ich weiß, Vanessa. Wir kennen uns lang genug. Oh ja. So lange schon, dass ich weiß, dass Sie Linkshänder sind. Mit Verlaub, ich habe hier ein Leichentuch mitgebracht, Miss Vanessa, um den Toten zu bedecken. Ella. Sind Sie Rechts- oder Linkshänderin? Ich bin Linkshänderin. Das ist ja nichts Schlimmes, mein Kind. Ich bin auch Linkshänder. Sie sehen, Sie befinden sich in guter Gesellschaft. Wenn ich das sagen darf, Sir. Ella kann es auf keinen Fall gewesen sein, wenn sie nachts aufgestanden wäre. Ja? Dann hätte ich das gemerkt. Haben Sie so einen leichten Schlaf? Sag's ihm doch. Halt doch den Mund. Ah, was? Albert war bei mir im Bett, Sir. Komisch. Es fehlen noch 2 weitere Messer. Oh Gott. Sind Sie sicher, Mr. Gingrich? In dem Etui waren insgesamt 13 Messer. Jetzt sind es nur noch 10. Mr. Monroe, haben Sie das Kreuz gesehen? Was ist, Ella? Hier, Sir, das Kreidekreuz auf dem Rücken von Oberst Grace. Da auf der Jacke. Aha. An der Stelle, an der das Messer eingedrungen ist, wie eine Art Markierung. Sollten wir den gnädigen Herrn jetzt nicht lieber bedecken, Sir? Ja, tun Sie das. Hilf mir, Ella, fass an. Schauen Sie, Sir. Sir, da sind Spuren von roter Tinte. Da auf der neuen Schreibunterlage, die ich dem Oberst gebracht habe. Da steht was. Aber in Spiegelschrift. Vielleicht hat er noch den Namen seines Mörders hinschreiben können. Darf ich mal sehen, Monroe? Ja, bitte. Das lese ich als Lionel Monroe. Unsinn. Wer weiß? Jeder glaubt hier offenbar, sich wilde Spekulationen erlauben zu dürfen. Es scheint an der Zeit, dass ich hier als Polizeichef offiziell das Kommando übernehme. Wir sollen den Bock zum Gärtner machen? Warum haben Sie denn so lange gebraucht vorhin, um uns die Tür aufzumachen? Bestimmt, um meine Spuren zu verwischen, meine Fingerabdrücke und so weiter. Das denken Sie doch. Ja, und um das Blatt Papier loszuwerden, das Sie auf der Schreibunterlage gefunden haben. Ja, das hätte ich dann wohl eingesteckt. Nein, Sie haben es ins Feuer geworfen. Hier, im Kamin ist es noch zu sehen. Aber meine Liebe, das hat Victor ohne Zweifel selbst getan. Nein, das ist erst heute früh geschehen. Aber bei aller Verehrung, seit wann verfügt die Gerichtsmedizin über Mittel, das Alter von einem verkohlten Stück Papier zu bestimmen? Das Mittel heißt Logik, Lionel. Albert, öffnen Sie die Terrassentür. Bitte. Da! Haben Sie gesehen? Es ist auseinandergefallen wie nichts. Nur noch Asche. Sie können die Tür wieder schließen, Albert. Bitte. Na, Lionel. Mit anderen Worten, wenn das Blatt wirklich heute Nacht von Oberst Grace in den Kamin geworfen worden wäre, hätte es sich in dem verkohlten Zustand erhalten bis... Ja, bis Mr. Monroe vorhin die Terrassentür geöffnet hat, um in die Bibliothek zu gelangen. Dann wäre es, wie eben, zerfallen. Also ist es erst in den Kamin gelegt worden, nachdem Mr. Monroe in der Bibliothek war. Nein, Vanessa. Bedauere. Jetzt wird nicht telefoniert. Miss Vanessa, er hat eine Pistole. Legen Sie wieder auf, Vanessa. Ich möchte nicht gern... Danke. Das war sehr klug von Ihnen. Ach was. Das Telefon funktioniert nicht. Irgendjemand muss die Leitung unterbrochen haben. Oh, Mr. Monroe. Kommen Sie rein, Marina. Wo sind die anderen? Wo ist Fred? Er sucht die fehlenden Messer. Vanessa ist oben, um die Leiche ihres Bruders etwas gründlicher zu untersuchen. Wir haben ihn in sein Schlafzimmer gebracht. Und Albert und Ella machen vermutlich Tee. Ich möchte mich bei Ihnen noch entschuldigen, dass ich Ihnen mit diesem Schießeisen so einen Schrecken eingejagt habe. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich im Bett lag. Und das Nächste, dass Vanessa mir etwas zu trinken gegeben hat, zur Beruhigung. Und dann haben Sie ein Weilchen geschlummert. Ich habe das Zeug ins Waschbecken geschüttet. Ich habe zu keinem Menschen in diesem Haus mehr Vertrauen. Auch nicht zu mir? Nachdem Sie uns mit einer Pistole bedroht haben. Die mir nicht gehört. Ich habe sie im Schreibtisch gefunden. Ich hatte leider keine andere Wahl. Verzeihen Sie, Sir. Ella möchte Ihnen etwas mitteilen. Allerdings. Und zwar, dass ich abhaue hier. Was? Bei dem Wetter haben Sie nicht gesehen? Das schneit unaufhörlich. Lieber erfriere ich, als dass ich mit dem Messer im Rücken ende. Ich gehe jetzt zur Polizei und pack aus. Sag denen alles. Heißt das, dass Sie uns nicht alles gesagt haben? In diesem Haus sage ich überhaupt nichts mehr. Wo jetzt auch noch Gespenster hier rumlaufen? Gespenster? Ja, vorhin in der Küche. Da ist am Fenster ein Gesicht aufgetaucht, das mich angestarrt hat. Das dürfte Mr. Gingrich gewesen sein. Der treibt sich da draußen rum. Wieso lässt man diesen verrückten Messerwerfer draußen rumschleichen? Wenn er es vielleicht war? Tun Sie, was Sie wollen, Ella. Aber ob es ganz das Richtige ist? Was soll ich machen? In die Küche gehe ich nicht mehr. Bleiben Sie doch hier bei uns. Hier bei Ihnen? Ehrlich? Aber natürlich. Albert, ist es nicht Zeit für den Tee? Das Wasser ist schon aufgesetzt, Miss Vanessa. Na, na, na, Albert. Also, Ella, ist da sonst noch etwas, das Sie uns sagen wollten? Nein, nichts mehr. Hat uns Ella etwas vorenthalten? Ich sag hier nichts mehr zu niemand. Hatte es etwas mit dem Gesundheitszustand meines armen Bruders zu tun? Nein. Warum? Haben Sie was festgestellt? Er hat sich etwas vorgemacht mit seiner Gicht. Oder jemand hat ihm etwas vorgemacht. Von Gicht konnte gar keine Rede sein. Dafür von fortgeschrittenem Muskelschwund. Er hätte in Kürze einen Rollstuhl gebraucht. Großer Gott. Marina, bist du nicht noch einmal zu ihm hinuntergegangen gestern Nacht? Nachdem wir uns alle getrennt hatten? Zu Viktor? Ich? Hast du ihm nicht etwa noch eine Brise Schnupftabak angeboten? Wieso? Weil ich an seiner Jacke Spuren von dem Zeug gefunden habe. Auf dem Revier. Marine, wie ist Valentine damals gestorben? Könntest du uns nicht endlich die Wahrheit sagen? Was soll das heißen? Mein Neffe ist in Amerika ums Leben gekommen. Victor ist hinübergefahren, um die näheren Umstände aufzuklären, aber nach seiner Rückkehr hat er sich mit keinem Wort geäußert. Das Thema war tabu. Warum es dann jetzt aufs Tapet bringen? Nun, Sie waren als Valentines Frau ja immerhin auch seine Erbin, oder? Also, wie ist er umgekommen? Durch ein Messer, das ihm ins Herz gedrungen war. Durch einen Wurf von Fred. Wie haben Sie Fred Gingrich überhaupt kennengelernt? Ich hatte Pech gehabt mit meinem ersten Engagement als Schauspielerin. Das Stück wurde schon nach 2 Wochen abgesetzt. Und weil ich kein Geld hatte, musste ich mich schnell nach etwas Neuem umsehen. Als ich erfuhr, dass Fred eine Assistentin suchte, stellte ich mich vor und er hat mich behalten. Und mit der Zeit bist du mehr als seine Assistentin geworden. Wir haben uns ineinander verliebt, ja. Oder es uns eingebildet. Doch dann tauchte Valentine auf. Abenteuerlustig wie er war, wollte er unbedingt in der Show mitmachen. Und Fred hat ihn auch tatsächlich in seine Nummer eingebaut. Und in ihn hast du dich wirklich verliebt? Ja. Und wie hat Fred darauf reagiert? Ziemlich gelassen. Er stand auch irgendwie in seinem Bann. Valentine war so charmant. So ein unwiderstehlicher Draufgänger. Er hatte sich eine Sensationsnummer ausgedacht, bei der Fred auf sein Herz zielen musste. Das heißt, auf eine kleine Korkscheibe vor seiner Brust. Dafür hat er sich ein Trickmesser anfertigen lassen, bei dem die Klinge nach dem Aufprall bis auf ein kleines Stück der Spitze in das Heft zurückschnellte. Obwohl die Nummer von Anfang an ein Riesenerfolg war, hat Fred sie gehasst. Aber was ist dann schiefgegangen? Valentine hat das Korkherz in dem Moment, als das Messer durch die Luft flog, verschoben. Nur etwas, aber das hat genügt. Ich dachte, das Messer war... Irgendwie waren die Messer vertauscht worden an dem Abend. Fred hat eines seiner echten geworfen. Wie war das möglich? Wer hat ihm das Messer gegeben? Ich! Ich habe ihm das Messer gegeben! Um auf gestern Abend zurückzukommen. Sie sind also mit Ihrem Schnupftabakdöschen noch einmal hinuntergegangen und... Nein! Nein! Lassen Sie mich doch bitte endlich in Ruhe! Oh, Fred! Was ist denn hier los zum Teufel? Fred! Sie denken, ich hätte Victor umgebracht. Wegen des Schnupftabaks auf seiner Jacke. Aber ich bin es nicht gewesen. Ich kann es gar nicht gewesen sein, weil ich die Dose gar nicht bei mir gehabt habe. Lass mich in Ruhe. Ich gehe auf mein Zimmer. Tja, es ist so, wie sie sagt. Die Dose hatte sie mir gegeben. Ihnen? Das Scharnier war kaputt. Ich sollte sie reparieren. Würden Sie uns wohl noch etwas anderes erklären, Mr. Gingrich? Was hatten Sie in der Nacht hier unten vor der Tür zu suchen? Oh ja, ich habe Sie mit eigenen Augen gesehen. So gegen 2 Uhr. Okay. Ich hatte vor, die 1.000 Pfund zu gewinnen. Und? Hatten Sie Erfolg? Nein. Ich habe es mir im letzten Moment anders überlegt. Irgendetwas kam mir nicht ganz geheuer vor. Aber ich darf fragen, was mit Ihnen war, Dr. Vanessa Grace, wenn Sie mich vor der Bibliothek gesehen haben. Ich bin unten gewesen, um mir noch eine Tasse Kaffee zu machen. Kaffee? Mitten in der Nacht? Ich hatte ein bisschen zu viel Alkohol getrunken und ich wollte einen klaren Kopf bekommen. Wenn Sie mir noch eine etwas persönliche Frage erlauben. Bitte? Die Narbe in Ihrem Gesicht. Marina hat einmal eine Andeutung gemacht. Es war ein Unfall? Ein Angelhaken, der sich in meine Wange gebohrt und mir die ganze Haut aufgerissen hatte. Und der Übeltäter? Mein Bruder Victor. Sie hätten ihn in diesem Augenblick sicher umbringen können, was? Mr. Gingrich? Ja? Waren Sie das, der vorhin am Küchenfenster erschienen ist? Ja, das war ich, Ella. Ich bin auf dem Rückweg vom Gymnastikraum ausgerutscht. Dabei sind mir die Sachen, die ich geholt hatte, in den Schnee gefallen. Das war in der Nähe eines Fensters, richtig. Ach, der grüne Neune, bin ich aber erleichtert. Ich hab glatt gedacht, es wäre ein Gespenst. Ach, Ella. Übrigens, Monroe, im Gymnastikraum gibt es einen Punching Ball. Und? Sie erinnern sich doch an das Kreidekreuz auf der Jacke des Toten. Auf dem Punching Ball war ein Dutzend solcher Kreuze. Und soll ich Ihnen noch etwas sagen? An diesen Stellen sind auch Einstiche. Woher wissen Sie das? Sie sollten mich nicht für so fantasielos halten, mein Lieber. Entschuldigung, Miss Vanessa. Ja? Ob mir wohl jemand in der Küche helfen könnte mit einer Hand, lässt sich nicht alles machen. Ich helfe dir, Albert. Oh, ich hätte an Albert noch eine kleine Frage. Gehen Sie nur schon inzwischen, Ella? Was? Mutterseelen allein in die Küche? Dann darf ich Sie vielleicht auf dem schweren Gang begleiten? Na schön. Also dann. Was ich gern noch gewusst hätte, Albert, wie lange hatte Ihr Herr schon Ärger mit seinem Bein? Sie meinen, dass er angefangen hat zu hinken? Ein halbes Jahr, würde ich sagen. Also war es mit dem Boxtraining zu Ende seit dieser Zeit? Allerdings. Und der Gymnastikraum wurde nur noch von Ella benutzt. Von Ella, Sir? Sie hat doch mit Hanteln trainiert, wie mir der Oberst mal erzählt hat. Worauf wollen Sie hinaus? Ella können Sie streichen von Ihrer Liste, Mr. Monroe. Warum Ella 5 Jahre gesessen hat, dürften Sie ja wissen. Über unsere Vergangenheit reden wir grundsätzlich nicht, Sir. Das haben wir so ausgemacht. Bei Ihrem letzten Fluchtversuch hat sie eine Papierschere zurückgelassen. Papierschere? Ja, zwischen den Schulterblättern einer Aufseherin. Ach. Du lieber Vater. So, alles erledigt, Albert? Oh ja, vielen Dank, Mr. Gingrich. Fred? Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Ich werde mir mal den Punching Ball ansehen. Fred, haben Sie Ella in der Küche allein gelassen? Ja, warum auch nicht? Das Mädchen ist doch nicht in Gefahr. Wer weiß. Übrigens, Dr. Grace, ich würde mich gern mal mit Albert allein unterhalten, wenn Sie erlauben. Ich wollte mich sowieso gerade umziehen. Also, Albert. Sir. Ich habe eine Bitte an Sie. Ja. Dass Sie mir aus Mr. Monroes Zimmer eines meiner Messer bringen. Er hat sie heute Morgen an sich genommen. Aber er hat die Tür verschlossen. Mhm. Sie müssen also zeigen, was Sie können. Gewisse Dinge haben Sie doch nicht verlernt. Nein, das nichts. Die Messer sind in einem flachen Etui, 10 Stück. Aber ich brauche nur eines. Aber wozu? Und machen Sie rasch. Also gut. Wer ist denn das? Gemacht. Ich bin in einer Schneewächte gelandet. Na dann an den Kamin mit Ihnen. Ja. Und zum Aufwärmen an den Cognac. Gute Idee. Sagen Sie, Gingrich, haben Sie außer den Einstichen nichts Ungewöhnliches an dem Punching Ball bemerkt? Wieso? Er muss vor kurzem auf dem Boden gelegen haben. Wie kommen Sie darauf? Er ist von einer dünnen Schicht Sägemehl bedeckt. Jemand hat ihn von der Decke runtergelassen und dann wieder raufgezogen. Und was ergibt sich daraus? Denken Sie mal nach, sofern Sie es nicht schon wissen. Ich ziehe mir einstweilen doch besser was Trockenes an. Oh, Entschuldigung. Nichts passiert, Robert, nur herein mit Ihnen. Ich bin in meinem Zimmer. Und, haben Sie das Messer? Natürlich, ja. Hier. Rasch her damit. Bravo, alter Junge, auf Sie ist Verlass. Albert, wann bekommen wir endlich unseren Tee? Tja, Ella, müsste inzwischen soweit sein. Ich sehe gleich mal nach. Nein, läuten Sie ihr doch einfach. Bitte, wie Sie wünschen, Miss Vanessa. Wie geht es Marina, Dr. Grace? Sie hat gebadet und ich glaube, sie fühlt sich wieder besser. Na, Monroe, schon zurück? Wie Sie sehen. Ich hatte gleich den Eindruck, dass jemand in meinem Zimmer gewesen sein muss. Daraufhin habe ich Ihre Messer nachgezählt. Und? Ein weiteres fehlt. Nein! Doch, leider. Wo bleibt denn Ella nur? Albert? Ja? Als wir vorhin fast zusammengestoßen sind an der Tür. Wo kamen Sie daher? Ich hatte Albert um einen kleinen Gefallen gebeten. Und? Mir eine Schachtel Zigaretten aus meinem Zimmer zu holen. Vanessa, was ist? Sie sind ja weiß wie die Wand. Ella. Oh nein! Doch. Man hat sie ermordet. Mit einem ihrer Messer, Gingrich. In den Rücken. Von oben nach unten. Mit der rechten Hand. Der Himmel sei uns gnädig. Jetzt sind hier zwei Mörder unter uns. Fred? Was ist denn los? Was habt ihr denn? Ich habe inzwischen einen genauen Fahrplan aufgestellt, wo und wann sich jeder von uns in den vergangenen 24 Stunden aufgehalten, beziehungsweise wann er sich wohin begeben hat. Und all das passt ins Bild. Bis auf eine Einzelheit. Und die wäre? Monroes Name auf dem Löschpapier. Aber das ist doch gerade das Tüpfelchen auf dem I. Wieso? Weil für mich feststeht, es war Lionel Monroe. Er hat Victor an seinem Schreibtisch den tödlichen Messerstich beigebracht. Mit letzter Kraft schreibt mein Bruder den Namen des Angreifers auf ein Blatt Papier. Soweit plausibel, Fred? Schon möglich. Sie haben ja selbst erklärt, dass er noch 1-2 Minuten gelebt haben könnte. Er notiert also den Namen, dann wendet er das Blatt, trotz aller Schmerzen und mit dem sicheren Tod vor Augen, um die Tinte zu trocknen. Und? Außerdem war es rote Tinte, die er sonst nie benutzte. Rote? Jedenfalls, ich soll in der Tinte sitzen. Von welcher Farbe auch immer, nicht wahr? Wir werden ja sehen. Dr. Grace hat jedenfalls demonstriert, dass nur Sie das bewusste Blatt in den Kamin geworfen haben können, Monroe. Das habe ich ja auch. Wie, Sie geben es zu? Ich kam hier rein, fand die Leiche, sah den Bericht, an dem Victor gearbeitet hatte, las und beschloss, ihn zu vernichten. Was für einen Bericht? An die zuständige Justizbehörde. Darin beschuldigte er Ella, einen 5-Pfund-Schein gestohlen zu haben und empfahl, ihre vorzeitige Entlassung rückgängig zu machen und sie wieder in Haft zu nehmen. Da komme ich nicht ganz mit. Warum wollten Sie den Bericht vernichten? Ich habe einfach kein Wort geglaubt von dem, was da stand. Das schließt eine Lücke. Meine letzte, genau genommen. Wollen Sie damit sagen, Sie wissen, wer es war? Noch nicht mit Sicherheit. Aber ich kann zumindest schon erklären, wie das Verbrechen ausgeführt worden ist. Soll ich es Ihnen demonstrieren? Ich kann es gar nicht erwarten. Gut, ich übernehme dabei die Rolle des Opfers. Und wer spielt den Täter? Marina? Um Gottes Willen! Albert, Sie vielleicht. Es ist ja nur eine gestellte Szene. Aber gern, Sir. Ich bin kein Spielverderber. Okay, dann gehen Sie jetzt bitte hinaus und klopfen Sie an die Tür, wenn Sie die Töne für unsere Guillotine hören, ja? Ab mit Ihnen. In Ordnung, Sir. So, stellen Sie sich jetzt bitte vor, dass ich Oberst Grace bin. Ich verschließe die Tür. Und um ganz sicher zu gehen, dass trotzdem niemand hereinkommt, drücke ich den bekannten Knopf. Und schon ertönt die hübsche Musik. Ja? Ja, ich bin. Moment! Ich muss natürlich erst die Musik und den Mechanismus ausschalten, damit Albert nicht deinen Kopf kürzer gemacht wird. Kommen Sie rein. Danke, Sir. Sekunde, ich schalte nur die Guillotine wieder ein, damit wir keine unliebsamen Überraschungen erleben. Und jetzt? Was, Sir? Ans Werk. Ich habe hier... Ein Messer. Aber das ist doch... Ja, eines aus meinem Etui. Bleiben Sie ruhig sitzen. Nehmen Sie es in die Hand, Albert. Los, nur zu. Was soll ich damit machen? Einen Augenblick halten. Ich muss noch ganz rasch noch etwas notieren. So. Was schreiben Sie denn da? Den Namen seines alten Freundes Lionel Monroe. Mit roter Tinte, die er sonst nie benutzte. So. Und jetzt umgedreht. Und abgetrocknet. Damit es auf dem Fließpapier schön zu lesen ist. So, Albert, wenn Sie nun die Freundlichkeit hätten, das Original in den Kamin zu werfen. Sonst noch was? Ist es verbrannt? Ja, fast, Sir. Helfen Sie mit dem Schürhaken nach, damit es restlos zerstört wird. Es ist vollbracht. Gut. Und jetzt? Ah ja. Der Bericht über Ella. So, der bleibt hier auf dem Schreibtisch. Und nun wird's ernst. Wieso meinen Sie? Ich leg mich flach auf den Boden, wie Victor gelegen haben muss, bevor er am Schreibtisch zusammenbrach. Denn wie wir wissen, hat das Jackett etwas von dem verschütteten Schnupftabak abbekommen. So, Albert? Ja? Sie stellen sich jetzt vor meinen Kopf, so dass Sie mir zugewendet sind. Vielleicht so, Sir? Ausgezeichnet. Jetzt beugen Sie sich über mich und suchen Sie mit dem Finger die Stelle, wo sein Herz mit dem Kreidekreuz markiert war. Fertig? Ja. Sie haben das Messer? Ja, Sir. Versuchen Sie probeweise, ob Sie die markierte Stelle auch treffen. Ja, bitte. Prima. Und jetzt konzentrieren Sie sich. Und stoßen Sie richtig zu. Sie meinen so? Ah, Albert! Oh. Mann, Sie haben ihn umgebracht. Es tut mir leid, Sir. Ich habe nur getan, was er wollte. Darling. Bemühen Sie sich doch nicht, Miss Vanessa. Mr. Gingrich kann keiner mehr helfen. Nicht so hastig. Albert. Oh, verdammt. Wenn Sie sich erinnern wollen. Verdammt. Ich habe noch 2 Minuten, bevor ich endgültig abkratze. Frey. Also. Er steht auf, geht schwankend zu dem Knopf an der Wand und schaltet die Guillotine aus, womit der Weg für Albert frei ist. Er geht hinaus, er schließt die Tür hinter ihm und sperrt sie zu. Nun wankt er wieder zu seinem Knopf. Und voilà. Endlich allein geht er zu seinem Schreibtisch. Er setzt sich und stirbt. Na, Albert, was sagen Sie dazu? Oh, Fred. Das ist... Das... Das war gut gemacht, Sir. Aber das Messer... war ein Trickmesser, mein Bester, das beim Auftreffen in den Griff zurückschnellte. Wie, ich hätte Ihnen aus Mr. Monroes Zimmer ein Trickmesser mitgebracht? Nein, ich bin vor Ihnen in Monroes Zimmer eingedrungen und habe mir das Trickmesser selbst geholt. Na, warum haben Sie mich dann hinaufgeschickt? Um Sie auf die Probe zu stellen. Was? Mit nur einer funktionierenden Hand kann man unmöglich ein Türschloss knacken. Aber Albert hat wirklich nur eine Hand zur Verfügung, Fred. Die Verstauchung des Handgelenks ist nicht simuliert. Nein, aber Albert hat mit seinem Herrn und Meister gewisse Erfahrungen geteilt und ist fähig, zumindest auf gewisse Zeit, Schmerzen auszuschalten. Er war deshalb imstande, beide Hände zu gebrauchen. Sie haben sich diese Verstauchung absichtlich beigebracht, nicht wahr, Albert? Ja, Sir. Ich habe die Hand in eine Tür eingeklemmt und sie mir dann verrenkt. Sie müssen schon einen gewaltigen Dachschaden haben. Oh nein. Ich habe nur ausgeführt, was man mir befohlen hat, wie es sich für einen guten Soldaten gehört. Mit dem Oberst war es zu Ende, Sie wissen das. Sie, Miss Vanessa, ja. Sie wissen es am besten. Ein hilfloses Leben im Rollstuhl war alles, was er noch vor sich hatte. Und so hat er sich entschlossen, eine letzte Tat zu vollbringen. Aber warum diese umständliche Inszenierung? Um Ihnen den Mord anzuhängen, Sir. Mir? Er hat's fertiggebracht, dass praktisch jeder hier in Verdacht gerät. Oh nein, Sir. Nein. Wenn es so gelaufen wäre, wie sich's der Oberst ausgedacht hatte, dann hätte er am Ende alles auf Sie gedeutet. Sie hatten ja schon bereits ein Mitglied der Familie mit einem Messer getötet. Sie sind ein Gaukler, der 1000 Tricks beherrscht. Und wer sonst hatte das Motiv, durch die Heirat der Erbin zu viel Geld zu kommen? Und Ella? Gehörte ihr Tod auch zu seiner letzten Tat? Nein, nein, nein, Sir. Ella war die Einzige, die gegen mich hätte aussagen können, leider. Und als sie dann doch Angst bekam und alles sagen wollte, dann musste ich sie töten. Ja, versetzen Sie sich doch in meine Lage. Ja, dann haben Sie wohl auch Dr. Watson umgebracht. Oh ja, Sir. Auf Befehl des gnädigen Herrn. Aber er hat doch diesen Hund über alles geliebt. Ja, so sehr, dass er Dr. Watson nicht in ein Tierasyl oder zu fremden Leuten geben wollte. Er wollte, dass Watson an seiner Seite begraben wird. Und ich hoffe, sein Wille wird respektiert. Am liebsten hätte er es gehabt, wenn auch ich mit ihm in den Tod gegangen wäre. Denn der Hund und ich waren seine treuesten Gefährten. Das hat er immer gesagt. Und all das, weil er dachte, ich hätte seinen Sohn ermordet. Nein, weil er wusste, dass Sie es getan haben. Er hat sich getäuscht. Valentin hat sich selbst umgebracht. Das glaube ich nicht. Doch, Albert. Ich durfte es deinem Herrn nur nicht sagen. Ich habe es Valentin versprechen müssen. Sein Dasein war die Hölle. Ich weiß es, ich habe es miterlebt. Ich musste ihn trösten, Nacht für Nacht. Er ging fast zugrunde vor Angst und Minderwertigkeitsgefühlen. Er wollte seinem Vater ständig beweisen, dass er tapfer war. Bis zum Schluss hat er den tollkühnen Draufgänger gespielt. Aber eines Tages hat er es nicht mehr ausgehalten und die Messer selbst vertauscht. Das ist die Wahrheit. Tja, Albert. Was nun? Was wollen Sie jetzt machen? Sir, das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich sehe da nur zwei Möglichkeiten. Ich kann Sie alle erschießen oder ich kann endlich Tee machen und Toast für die Gänseleber. Ich weiß nicht, was vorzuziehen wäre. Tee und Toast. Und Gänseleber. Sehr wohl. Gut, dann bitte ich die Herrschaften, Platz zu nehmen. Es ist gleich soweit. Weg von der Tür, Albert! Aber warum? Hören Sie denn nicht die Musik? Die Guillotine ist noch nicht ausgeschaltet. Auf was? Es gibt ja gar keine Guillotine, Sir. Das war ja nur ein Scherz des gnädigen Herrn. Das hat er mir oft selbst gesagt. Das ist alles Bluff. Aber immerhin, er hat sie alle damit zum Narren gehalten. Stimmt's? Ich weiß nicht. Sind Sie so sicher? Aber sehen Sie doch selbst. Wenn ich jetzt die Tür öffne und hinausgehe... Oh Gott. Der gute, alte Albert. Er ist tot. Der Mann hat seinen Kopf verloren. Na denn, Ende gut, alles gut. Es war eben wieder der Butler. Vom Fluch der bösen Tat wurde er diesmal ereilt unterm Mistelzweig in Ken Whitmores ach so weihnachtlicher Kriminalkomödie, die wir heute aus Studio 13 brachten, mit Gerd Tellkampf als Oberst Grace, Marianne Wischmann als dessen Schwester Vanessa, Karin Schröder als Marina, Michael Thomas als deren Freund Fred, Klaus Miedl als Lionel Monroe, Sibylle Nicolai als Ella und Hans-Helmut Dicko als Albert. Ton und Schnitt Gerd Frost und Irene Stier, Regie Dieter Eppler. Ja, und dieser Krimi Unterm Mistelzweig war eine Produktion aus Studio 13 und lief erstmals am 27. Dezember 1982 im Süddeutschen Rundfunk. Das ist kein Mucks, das Christmas Special. Unser Podcast kehrt am 8. Januar zurück. Neue Folgen dann wie gewohnt jeden Donnerstag mit Radiokrimi-Spezialitäten aus alter Zeit. Und in ein paar Minuten erzähle ich Ihnen auch, was wir da so treiben werden und worauf Sie sich freuen können. Natürlich spoilerfrei. Doch zunächst zurück zu Unterm Mistelzweig. Hören Sie doch mal bitte hierzu. I have something rather splendid in that line for you tonight. Jolly good Christmas game. Oh no, can I be excused? I loathe games. Wait till you hear the prize. Das ist ein Ausschnitt aus der englischen Version unseres Krimis. Graham Roberts spielt den Colonel Victor Grace. I'm just lamenting the death of the detective story, that's all. The really decent British murder. A Decent British Murder, so lautet der Originaltitel dieses Ken Whitmore-Krimi-Hörspiels. Es lief im Februar 1980 erstmals bei BBC Radio 4. You see the little glass-fronted box I've set into the wall? Yeah. And inside it a button? Well, some kind of fire alarm, isn't it? Not exactly. Hier stellt der Colonel seinen Türtrick vor. If I remove the glass safety shield and then press the button, the music begins to play. Ja, Sie erkennen die Szene. Natürlich stellen sich alle Ereignisse genauso ein wie in Unterm Mistelzweig bis zum makabren Schluss. Wie so oft hatte sich das Studio 13 in Stuttgart ein BBC-Stück wie dieses nicht entgehen lassen. Natürlich übersetzte Hubert von Bechtolsheim und natürlich inszenierte Dieter Eppler. Und wie so oft war die Besetzung absolut erlesen. Michael Thomas als Magier Fred spielte seit 1969 in über 30 Krimis aus Studio 13 mit. Michael Thomas war überhaupt ein Hörspielstar im Dauereinsatz. Und Karin Schröder als Marina, Gerd Tellkampf als Oberst und Hans-Helmut Dicko als Butler Albert waren ebenso Funkkrimi-Veteraninnen und Veteranen des Süddeutschen Rundfunks. Sibylle Nicolai, also das Dienstmädchen Ella, machte parallel in Fernsehserien mit und wurde damals eine der bekanntesten Programmansagerinnen im ZDF und Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Doch wer spielte unsere Erzählerin? Wir waren unsere vier, die mein Bruder Victor Grace, Oberst außer Dienst, über die Feiertage in sein altes, einsam gelegenes Haus im nordenglischen Bergland eingeladen hatte. Ja, das ist noch einmal Dr. Vanessa Grace. Und damit die Schauspielerin Marianne Wischmann. Etwas anderes kann ich jedoch mit Sicherheit sagen. Ja? Dass Victor von einem Linkshänder erstochen worden ist. Aber diese Marianne Wischmann spielte nur in wenigen Radiokrimis mit. Weil das Messer von unten nach rechts oben in die linke Rückenseite gestoßen wurde. Nur eine Handvoll Krimis mit Marianne Wischmann sind in der Rundfunkdatenbank verzeichnet. Der erste von 1947 ist verschollen. Der nächste entstand 10 Jahre später. Wir haben ihn da. Hier ein Ausschnitt. Warum haben Sie auf ihn geschossen und wer sind Sie? Polizei, wir haben ihn so gefunden. Gefunden? Ein Krimi des Norddeutschen Rundfunks von 1957. Also was ist mit ihm? Reden Sie doch. Aus der Reihe Die Jagd nach dem Täter stammt dieser älteste erhaltene Radiokrimi mit Marianne Wischmann. Sie spielt eine Verdächtige. Als Kommissar Werner Bruns. Seit wann kannten Sie Victor Ichues? Seit 3 Monaten. Lebten Sie von seinem Geld? Nein. Wovon lebten Sie dann? Das kann ich nicht sagen. In diesem frühen Hörspiel namens Dschungelmord erkennt man schon Wischmanns Paraderolle, die geheimnisvolle Verführerin. Ja, ich hatte Besuch. Einen Tag später. Hat der Besuch Ihren Ring bemerkt? Ja. Und was haben Sie gesagt? Es sei ein altes Erbstück. Und dieser NDR-Radiokrimi könnte ein Wendepunkt für die Karriere von Marianne Wischmann gewesen sein. Denn 2 Jahre später produziert das NDR-Fernsehen eine frühe bundesdeutsche Krimiserie und besetzt die Rollen mit Darstellerinnen und Darstellern, die auch in Hörspielen des Senders mitmachten. Hier ein Ausschnitt aus dieser Serie. Sagen Sie mal, Inspektor, sind Sie von Amts wegen da? Ja. Dann halten Sie sich mal schön an Ihr Amt, Herr Schutzmann. Der andere hieß dieser Fernsehsechsteiler von 1959. Marianne Wischmann ist eine widerspenstige Zeugin und das macht sie fabelhaft. Seit wann kennen Sie Ralf Mörsen? Ralf Mörsen? 1 Jahr ungefähr. Er besucht mich 2-mal im Monat, er ist magenkrank, er hat einmal beim Golf ein Ass geschossen und von Kanasta hat er keinen Dunst. Hm. Er setzt mich von der Steuer ab, seine Frau versteht ihn nicht und unter der rauen Schale schlägt ein Herz von Gold. Oder Blattgold jedenfalls. Ja, fantastisch, säuselt hier Marianne Wischmann. Der andere war nicht irgendeine, sondern eine Francis Durbridge-Serie. Durbridge-Krimis waren seit Ende der 50er stilbildend für die westdeutsche Fernsehunterhaltung. Jetzt frage ich Sie etwas und darauf will ich die Wahrheit hören. Na klar, ich sag doch immer die Wahrheit. The Other Man hieß die britische Vorlage und sie wurde hierzulande in der deutschen Version ein gewaltiger Publikumserfolg, ein sogenannter Straßenfeger. Na schön, Inspektor, Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Wiedersehen, Miss Heller. Auf Wiedersehen, Inspektor. Doch zu einem Wiedersehen mit dem Inspektor kommt es nicht, denn Miss Reynolds, also die Figur von Marianne Wischmann, überlebt schon die dritte der sechs Folgen nicht. Wischmann war in den 50ern schon in Kinofilmen zu sehen, etwa im Weißen Rössel oder in Keine Angst vor Schwiegermüttern und anderen Lustspielen. Im Radio war sie selten zu Gast. In nur 4 vergessenen Hörspielkrimis hat sie mitgemacht, aber als Synchronsprecherin prägte sie 2 Generationen. Und ich bin mir sicher, dass Sie Wischmanns Stimme längst mit einem Stoffschweinchen in Verbindung gebracht haben, oder? Ich bin Miss Piggy. Ja, natürlich war sie die deutsche Stimme von Miss Piggy, der Superstar der Muppet Show. Ist das nicht dieses süße Kinderprogramm mit diesen besonders albernen Puppen? Die Muppet Show, also die Urserie mit Kermit, Fozzie, Gonzo, dem dänischen Koch und den vielen Hühnern, lief ab 1977 im ZDF. Die Miss Piggy wurde im Original von Puppenspieler Frank Oz, also einem Mann, gesprochen. Und nun eine weitere Folge unserer beliebten Serie Schweine im Weltall. In der feinen deutschen Synchronfassung aus München war es eben Marianne Wischmann. Hier in der Raumschiff Enterprise-Parodie Schweine im Weltall. Oh, wie lautet also meine Aufgabe? Miss Piggy, Sie und nur Sie allein können die gesamte Crew retten. Oh, ich bin bereit, mein Kapitän. Ausgezeichnet. 120 Folgen lang hörte man Wischmann in der Muppet Show. Und noch eine weitere Figur aus dem Kinderfernsehen der damaligen Zeit machte sie hierzulande berühmt. Ein blaues Erdferkel, ein sogenanntes Aardvark. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Ich bin ein Aardvark und lebe von Ameisen. So eine Art Kammerjäger also, eine produktive Schöpfung. Man beachte das Profil. Ist das ein Profil? Und der Mund? Haben Sie je so einen Mund gesehen? Ich zeige Ihnen, wie er funktioniert. Nehmen wir an, da sitzt eine Ameise hinterm Hügel. Das ist die blaue Elise, das Erdferkel mit Staubsauger im Rüssel. Natürlich eine Cartoon-Figur aus dem rosaroten Panther-Zeichentrick-Universum. Soll ich Ihnen was sagen? Ich verhungere. Sie fragen warum? Weil ich schon seit einem Monat keine Ameise mehr gefangen habe. In diesen Cartoon-Filmchen aus den späten 60er Jahren war die blaue Elise immer auf der Jagd nach der Ameise Charlie. Doch gefangen hat sie sie nie. Ameisenbären haben es schwer. Unser eins braucht einen Pfund Ameisen pro Tag. Und es geht eine Menge auf einen Pfund. Aus dem männlichen Erdferkel wurde hier ein weiblicher Ameisenbär. Im amerikanischen Original wurden The Ant and the Aardvark beide von Männern gesprochen. Ich könnte jetzt ein schlimmes Wort sagen, aber ich bin ja als Dame gedacht. Die blaue Elise war also eine deutsche Erfindung. Und Marianne Wischmann haben sie wirklich schöne Texte gegeben. Ich sage nur 2 Worte. Unmöglich. Ja. Nur 17 Kurzfilme mit der blauen Elise hat es gegeben. Sie liefen ab 1969 in amerikanischen Kinos vor dem Hauptfilm. In Deutschland gelangten sie 1973 mit anderen Cartoons in der Kindersendung Der rosarote Panther zu Gast bei Paulchens Trickverwandten. Marianne Wischmann hörte man auch in Synchronversionen von Filmerfolgen wie Wiegenlied für eine Leiche, Network und Wenn die Gondeln Trauer tragen. Zuletzt sprach sie in der Sitcom Die Nanny mit Fran Drescher, deren Serienmutter Sylvia. Marianne Wischmann. Könntest du uns nicht endlich die Wahrheit sagen? Was soll das heißen? Noch einmal zurück zu Unterm Mistelzweig. Hier gab es noch einen Schauspieler mit Synchronerfahrung im Ensemble. Jeder glaubt hier offenbar, sich wilde Spekulationen erlauben zu dürfen. Es scheint an der Zeit, dass ich hier als Polizeichef offiziell das Kommando übernehme. Der Polizeichef Lionel Monroe, Sie erinnern sich, und damit Klaus Miedl. Seit wann verfügt die Gerichtsmedizin über Mittel, das Alter von einem verkohlten Stück Papier zu bestimmen? Dieser Klaus Miedl kam genau wie Marianne Wischmann vom Theater. 1949 hörte man ihn erstmals im Radio im amerikanischen Sektor, kurz dem RIAS, in Berlin. Im selben Jahr gab er sein Kinofilmdebüt. Miedl spielte über Jahrzehnte kleinere Rollen, etwa hier in dem 54er Kinofilm Canaris. Sie sind ein Mann mit Courage. Wir Franzosen lieben den Mut. Und da verstellte er seine Stimme ein wenig, aber er ist es, noch ganz jung, als Franzose. Sind Sie nicht neugierig? Seit Ende der 40er wurde er zu einem gefragten Synchronschauspieler. Er war einer der mit Abstand am häufigsten eingesetzten Sprecher der Synchronhochburg Berlin. In allen Aufnahmeateliers war er zu Gast. Allein zum Beispiel 1955 sprach er in rund 30 Filmen mit. Wem haben Sie den Fall übertragen? Clouseau, Allmächtiger. Das hier ist der 1964. Er spricht Herbert Lom als Chefinspektor Dreyfus in der Filmkomödie Ein Schuss im Dunkeln. Gebt mir noch 10 Männer wie Clouseau und ich sprenge die Welt in die Luft. Und dieser Chefinspektor Dreyfus faltet gerade seinen unfähigen Inspektor Clouseau zusammen. Sie sind hiermit abgelöst. In Zukunft werden Sie in der Registratur Beschäftigung finden. Was, in der Registratur? In Martini. Was? Noch morgen früh oder Sie können Ihre Pension in den Rauch schreiben. Aber das ist unfair. Ich habe nur meine Pflicht getan. Reden Sie doch keinen Unsinn. Das war eine Filmkomödienserie, die in den 60ern begann. The Pink Panther. Mit Peter Sellers als tollpatschiger Polizist Clouseau, der seinen Chef regelmäßig in den Wahnsinn treibt. Die rosarote Panther-Spielfilmserie brachte es auf 11 Teile. In den frühen trafen Lom und Sellers aufeinander. Hier gesprochen von Klaus Miedl und Georg Thomalla. Monsieur Dreyfus, Sie haben was gegen mich. Ganz recht, Clouseau. Ich habe nicht nur was gegen Sie, ich hasse Sie. Ich könnte an Ihnen zum Mörder werden. Und nun verschwinden Sie! So klang Klaus Miedl am Mikrofon. Er war unglaubliche 50 Jahre in der Synchronisation tätig. Louis de Funès war er, wenn auch nicht oft. Bekannter wurde er als Stimme von Yul Brynner, Donald Pleasence und Dean Martin. Richtig, und Dean Martin. Wir würden gut zusammenpassen, wir beide. Ich bin pleite und habe keine Frau. Und Sie sind reich und haben keinen Mann. Ein Western namens Bandolero. Die deutsche Synchronkartei listet unglaubliche 1500 Sprechrollen mit Klaus Miedl auf. Wo soll ich anfangen? Ein Herz und eine Krone, die Faust im Nacken, über den Dächern von Nizza, Krieg und Frieden, die 10 Gebote, Mitternachtsspitzen, Psycho, James Bond 007, Jagd Dr. No, Meuterei auf der Bounty, Kleopatra, Fantomas, der Spion, der aus der Kälte kam, Asterix der Gallier und natürlich Frankensteins Monsterparty. Alle diese Titel gehören ins Portfolio des Synchronschauspielers Klaus Miedl. Hallo, hallo, warum meldet sich keiner? Zum letzten Mal, hallo. Er ist tot, Sir. Wer sind denn Sie? Der Butler, Sir. Der Butler? Das ist seine Highlight-Rolle. Eine Leiche zum Dessert ist eine bescheuerte US-Krimikomödie von 1976. Klaus Miedl wieder mit Akzent. Und der wurde zum Role Model. Wer heutzutage irgendwo Franzosen imitiert, macht es unterbewusst wie Klaus Miedl. Wetten? Hier ist er neben Friedrich W. Bauschulte. Der Apparat ist seit über einer Woche gestört, um nicht zu sagen tot, Sir. Dann werde ich Ihnen mal etwas sagen. Diese Leitung ist vor nicht mal einer Stunde durchgeschnitten worden, wie Sie eindeutig sehen können. In dieser Krimi-Farce müssen die größten Detektive der Literaturgeschichte gemeinsam einen Fall in einem mondänen Landhaus lösen. Klaus Miedl spricht den Schauspieler James Coco und der spielt eine Parodie auf Hercule Poirot. Ich bin Monsieur Milo Perrier. Als wir geklingelt haben, schrie im Haus entsetzlich eine Frau und dann kam eine Ratte durch die Tür. Ich bin also bereits absolut bedient und arre der Dinge, die da noch kommen können. Ich brauche dringend eine Tasse eiße Schokolade, Nespa. Ob wir die Marke Nespa haben, weiß ich nicht, Sir. Ich glaube, wir haben nur Kaba. Eine Leiche zum Dessert ist ein Festmahl für Fans der Synchronstimmen der 70er Jahre. Aber ich setz noch einen drauf. Jetzt wird's deftig. Mein Lieblings-Klaus Miedl-Franzose erklingt im Monty-Python-Film Die Ritter der Kokosnuss. In der deutschen Version natürlich. Sie wissen schon, Monty Python and the Holy Grail von 1975. Eine haarsträubende Kinoparodie auf die König-Artus-Sage. Die 6 Komiker der englischen Monty Python-Gruppe spielten alle mehrere Figuren. Die deutschen Synchronautoren aber haben die Waffen gestreckt und jeder Rolle eine andere deutsche Stimme gegeben. Und so landete Klaus Miedl plötzlich auf John Cleese, der eigentlich von Thomas Danneberg übernommen wurde. Doch da John Cleese einen aggressiven Franzosen spielte, konnte Miedl hier wieder einmal in die Vollen gehen. Der Franzose wartet auf der Burgzinne, unten steht der König. Hier ist der Ausschnitt. Hallo, wer ist da? Hier ist König Artus mit seinen Rittern der Tafelrunde. Noch nie von uns gehört? Wir sind Franzosen. Woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent? Du bescheuerter König! Ja, und das Gespräch eskaliert noch. Hör zu, guter Mann! Ich habe keine Lust, länger mit dir zu reden, du verkackter englischer Frischbiertrinker! Ich furze auf euch, ihr Schweinepriester! Wenn es nach mir geht, kommt ihr nicht in europäische Gemeinschaft! Ja, und an dieser Bemerkung erkennt man spätestens, dass auch dieser Film schon 50 Jahre alt ist. Ich bin sehr einfach gestrickt. Ich muss über diese Szene immer noch lachen. I fart in your general direction, wird im Original übrigens gesagt. Und es wird noch schlimmer. Das hier war die jugendfreie Version. Egal, egal, egal. Auch Klaus Miedl war übrigens wie Marianne Wischmann zu Gast bei Paulchens Trickverwandten. Er sprach ebenfalls eine Cartoonfigur in der Paulchen-Panther-Zeichentrickserie und die hieß Sheriff Donnerknall. Es geht doch nichts über eine friedliche Stadt. Eine friedliche Stadt ist eine freundliche Stadt. Und eine freundliche Stadt hat freundliche Bürger. Und freundliche Bürger wählen mich freundlich wieder zum Sheriff. Mein guter alter Wirbelwind, das beste Rossmodell im gesamten Wilden Westen. Sheriff Donnerknall oder Hot Klut im Original. Und wenn wir schon wieder bei Paulchen Panther angekommen sind, dann muss ich dieses Liedchen hier jetzt mal kurz anstimmen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Wer hat an der Uhr gedreht? Diese Melodie wurde damals in Deutschland extra für die ZDF-Cartoonserie mit dem rosaroten Panther, dem Inspektor Clouseau, der blauen Elise und Sheriff Donnerknall komponiert. Aber hier ist noch nicht Schluss. Meine Damen und Herren, schalten Sie Ihr Gerät noch nicht ab. Verweilen Sie noch einen Augenblick an Ihren Lautsprechern. Kein Mucks, das Christmas-Special. Das Hörspiel Unterm Mistelzweig hat uns der Südwestrundfunk zu Weihnachten unter den Baum gelegt. Und ich kann und muss hier noch einmal auf das famose Studio 13 hinweisen. In dieser Sendereihe des ehemaligen Süddeutschen Rundfunks wurden rund 600 Krimis in rund 40 Jahren produziert. Drei weitere stehen noch im Kein-Mucks-Podcast aus unserer letzten, der diesjährigen sechsten Staffel. Falls Sie sie noch nicht kennen, so verpassen Sie bitte nicht Horst Bollmann in Postmortem oder Rosemarie Fendel in Heißer Schnee und Katrin Ackermann in Nach dir, Liebling. Ich sage das auch deshalb so eindringlich, weil die Redaktionen der neuen Kulturradios nicht an allen Hörspielschätzen der ARD endlos die Online-Rechte innehaben kann. Manche Kein-Mucks-Folgen fliegen deshalb ungefähr nach einem Jahr schon aus dem Programm. Das haben Sie, die Sie diesen Podcast genau verfolgen, sicher schon bemerkt. Aber wir schauen nach vorn. Und nun noch eine kurze Programmvorschau. Jawohl. Am 8. Januar 2026, also Donnerstag, beginnt die neue Staffel von Kein Mucks. Und zum Auftakt hören wir dann schon wieder ein Stück aus Studio 13. Die Stimme aus dem Grab. Genau, die Stimme aus dem Grab. Das ist ein fabelhafter Mystery-Krimi von 1961. Bitte verpassen Sie ihn nicht. Auch hier gab es eine englische Vorlage. Personal Call hieß sie. Und keine geringere als Agatha Christie hat das Hörspiel geschrieben. Überhaupt nehmen wir uns im Verlauf der neuen Staffel mehrere Ausgaben Zeit für die Queen of Crime. Der Anlass ist ihr 50. Todestag im Januar. Aber auch unsere Dauerbrenner kehren zurück. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Etwa Kriminalrat Obermoos erzählt, die schönste Krimiserie des Hessischen Rundfunks. Mit Heinz Schimmelpfennig. Sie erinnern sich. Das sind wieder Hörspielfälle, die Sie lösen können. Und nun möchte ich Sie fragen, liebe Zuhörer, ob Sie auch wissen, wer es gewesen war und welche Kleinigkeit den Täter verraten hatte. Überhaupt ist es 2026 mein persönlicher Ehrgeiz, in den Moderationen jeder Kein-Mucks-Ausgabe irgendeinen Bezug zu Heinz Schimmelpfennig herzustellen. Oder zu vermeiden, um nicht eintönig zu wirken. Denn dieser Heinz Schimmelpfennig war ein Radio-Dauergast. In allen möglichen und unmöglichen Krimis aus 6 Jahrzehnten und fast allen Sendern war er vertreten. Vom Norddeutschen Rundfunk hören Sie in unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter. Die Jagd nach dem Täter. Diese Krimireihe aus Hamburg wird auch wieder zurückkehren. Kommissar Lieberwald? Revierwache Teufelssee. Drei Krimis aus dieser Reihe verteilen wir in der kommenden Staffel, jeder Fall kurz und knackig und glänzend besetzt. Und diese Stimme haben Sie doch auch schon erkannt, wetten? Und uns ist auch bekannt, dass dort in diesem Haus ein Mord begangen wurde. Natürlich ist das hier wieder einmal der grandiose Hans Petsch, Schauspieler, Radiostar, Märchenerzähler. Petsch widmen wir schon im Januar ein ausführliches Porträt. Es geht um einen Mord. Und im Grunde haben wir Kein Mucks im Sommer 2020 überhaupt nur wegen Hans Petsch gestartet. Mord mit Fortsetzung. Dieser Krimi aus dem Saarländischen Rundfunk von 1966 hat uns in der Vorbereitung einiges abverlangt, denn wir konnten den Titel nicht verstehen. Was sagt der SR-Stammansager Klaus Greinke hier genau? Mord mit Fortsetzung. Ja, also ich verstehe hier Mord mit Fortsetzung oder vielleicht doch Mord mit Fortsetzungen, denn später wird gesagt: Meine Damen und Herren, Sie hörten den zweiten Teil eines Kriminalstücks mit dem Titel Mord mit Fortsetzungen. Ja, jetzt habe ich hier eindeutig Mord mit Fortsetzungen verstanden. Aber es wird noch besser. Das, meine Damen und Herren, war der erste Teil eines Kriminalstücks mit dem Titel Mord in Fortsetzungen. Ja, jetzt sind wir bei Mord in Fortsetzungen. Wir haben natürlich einfach den offiziellen hinterlegten Titel genommen und der lautet Mord mit Fortsetzung. Singular. Und dieses Hörspiel ist so toll, dass wir es in eine Podcast-Ausgabe packen werden. Alle vier Teile in einem Rutsch. Und das wird die längste, aber auch kurzweiligste Kein-Mucks-Folge aller Zeiten. Ende Januar. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit dem Ultrakurzwellenprogramm. Später im Jahr haben wir einen ganz ungewöhnlichen WDR-Krimi von 1973 für Sie. Kriminalpolizei. Was? Oberkommissar Sommerfeld. Kriminalpolizei? Ja. Oberkommissar Erich Sommerfeld ermittelt im Fall Der Weiße Kittel. Ein spannender Krimi am Samstag-Klassiker mit vielen WDR-Stammschauspielern dieser Zeit, darunter Siegfried Wischnewski. Wir finden schon noch raus, was uns interessiert. Überhaupt können Sie sich auf wohlbekannte Stimmen vergangener Jahre freuen. Hier ist Radio Bremen. Aus dem Archiv von Radio Bremen etwa kommt 2026 ein True-Crime-Krimi-Oldie mit Günther Strack. Eine üble Sache, Sir. Erst wird er als vermisst gemeldet, dann findet man einen Teil seiner Leiche, dann stellt man fest, dass er ermordet wurde. Ja, sowas ist immer blöd. Krimi, Krimi, Krimi, Krimi, Krimi. Am Freitag. Aus dem DDR-Archiv hat uns der MDR wieder Klassiker beschafft. Tod im Moor. Ein Kriminalhörspiel von Gerhard Jeckel. Ein super Vorspann. Und natürlich vergessen wir 2026 auch unsere Meisterdetektive nicht. Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich bin Dr. Watson. Ja, auch Sherlock Holmes wird wieder einen unglaublichen Fall lösen. Sie können vor Dr. Watson ganz offen sprechen, genau wie vor mir. Einen aus der feinen Hörspielreihe des Bayerischen Rundfunks. Und als sei das noch nicht meisterhaft genug, kommt aus dem Rundfunk Berlin-Brandenburg bzw. seinem Vorläufer, dem Sender Freies Berlin, ein absolutes Highlight. Ein saftiger, echter Krimi? Nicht im Traum hätte ich daran gedacht, in sowas mal selber reinzugeraten. Ein Röntgenfacharzt stolpert in eine Mordserie. Wer ist der Täter? Ich faltete die Hände über der Schreibtischplatte und sah zur Tür. Dort war der Mörder hereingekommen. Würde er nochmal erscheinen? Das vierte Skalpell ist ein saftiger, echter Krimi mit tollen Darstellerinnen und Darstellern und verblüffenden Wendungen. Auch er wird im kommenden Jahr im Podcast auftauchen. All dies und noch vieles, vieles mehr. Versprochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen angenehme Stunden an Ihrem Ultrakurzwellengerät. Guten Abend. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit einem weihnachtlichen Fundstück aus dem Radio. Ab 8. Januar, also in zwei Wochen, sind wir wieder wöchentlich, immer donnerstags, mit einer brandneuen Ausgabe für Sie da, wo immer Sie Podcasts empfangen wollen. Zuerst natürlich in der ARD-Audiothek, na klar. Kein Mucks ist eine Zusammenarbeit aller neun ARD-Sendeanstalten. Und wenn Sie zwischen den Jahren noch Zeit für Hörspielklassiker finden und eine zeitgemäße Variante von Unterm Mistelzweig erleben wollen, dann hören Sie doch mal bitte die gerade erschienene Hörspielserie Die Blender. Auch hier landen ein paar Menschen in einem einsamen Haus im Schnee und müssen einen Mord bei einem Junggesellenabschied klären. 8 Folgen lang. Und auch für die Kleineren gibt es was Neues. Die ARD-Audiothek bringt Hörspielklassiker für Kinder. Jeden Freitag ein Repertoirestück aus dem Archiv. Ganz aktuell finden Sie das NDR-Orchesterhörspiel A Christmas Carol nach Charles Dickens und den Weihnachtsklassiker Hilfe, die Herdmanns kommen. Peter Pan folgt zum Jahreswechsel. Jedes Hörspiel hat eine Altersempfehlung und wird sorgfältig aufbereitet. Unterm Mistelzweig hieß der Klassiker dieser Kein-Mucks-Ausgabe. Den holte uns SWR Kultur aus Studio 13. Und wenn Sie Klaus Miedl noch einmal als verrückten Franzosen erleben möchten, dann hören Sie hier nebenan mal in den Krimi-Podcast mit den Abenteuern des schlauen Professor van Dusen. Gleich in der allerersten Folge ist Klaus Miedl mit französischem Akzent natürlich dabei. Das war's. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich freue mich auf Sie im neuen Jahr am 8. Januar zur 7. Staffel von Kein Mucks. Bis dahin alles Gute und noch schöne Feiertage. Genießen Sie sie. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendefolge angelangt. Wir wünschen allen unseren Hörern eine gute Nacht.